Das japanische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag vom Herr Führer Kim Jong-il wurde jüngst in Tokio gebildet. Das Komitee beschloss, sich an den Tätigkeiten des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdosan 2017 aktiv zu beteiligen und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie das Treffen für die Freundschaft zwischen Japan und Korea zu organisieren.